Hallo, in diesem kurzen Video werde ich Ihnen zeigen, wo Sie die neuesten und besten Rabattcodes für H&M finden und auch viele andere populäre Online-Shops. Wenn Sie den Link in der Beschreibung dieses Videos anklicken, werden Sie diese Seite sehen. Um die neuesten Rabattcodes zu erhalten, scrollen Sie die Seite, klicken Sie auf diese Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, werden Sie auf diese Seite weitergeleitet, wo Sie alle neuesten Rabattcodes für die Online-Shops zur Verfügung haben und wir zugreifen können. Wählen Sie den Online-Shop, der in diesem Fall H&M ist, und klicken Sie das Land, von dem Sie aus einkaufen, und Sie werden die verfügbaren Rabattcodes sehen können. Nun gehen Sie, wenn Sie die neuesten Rabattcodes haben, zu Ihrem Warenkorb auf H&M und fügen Sie diesen Artikel, den Sie kaufen möchten, hinzu. Nachdem Sie sich angemeldet haben und Ihre Lieferdaten eingegeben haben, können Sie eine der verfügbaren Rabattcodes aus unserer H&M-Rabattliste eingeben. Wie Sie sehen können, habe ich den Rabattcode eingegeben und ich habe 20 Euro Rabatt auf den Einkaufspreis bekommen. Bitte beachten Sie, wenn Sie sich dieses Video ansehen, könnte dieser Rabattcode abgelaufen sein. So wählen Sie eine der neuesten Rabattcodes aus unserer Rabattliste. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung und erhalten Sie die neuesten Rabattcodes für H&M, und zwar jetzt.